Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute mit einem Thema, auf das ich gekommen bin während unseres Besuchs im Klimahaus Bremerhaven, wo wir letzten Sommer bei unserer Omega-Tour Nord waren. Dort haben wir ja unter anderem auch gesprochen über die verschiedenen Lebensweisen der Menschen in den verschiedenen Klimazonen. Und da ging es besonders eigentlich um traditionelle Lebensweisen, vor allem in den ländlichen Gebieten. Und wir haben gelernt, dass man das Leben in den großen Städten nochmal ganz anders betrachten muss. Und dabei ist mir der Gedanke gekommen, mal eine Episode zu machen über die besonders großen Städte dieser Erde, die sogenannten Megacities. Bei meiner Recherche dazu bin ich dann auf einen Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gestoßen. Der Förderschwerpunkt heißt Forschung für die nachhaltige Entwicklung der Megastädte von morgen. Und eins der Projekte, die im Rahmen von diesem Förderschwerpunkt laufen, ist ein Projekt in Shanghai, in dem es besonders um nachhaltige und energieeffiziente Stadtentwicklung geht. Dieses Projekt wird vom Fachbereich Bauwissenschaften der Universität Duisburg-Essen koordiniert. Und genau von diesem Fachbereich ist auch Professor Alexander Schmidt, mit dem ich sowohl allgemein über das Thema Megacities gesprochen habe, als auch natürlich viel über das konkrete Projekt. Mein Name ist Alexander Schmidt und ich bin hier an einem Lehrstuhl für Stadtplanung und Städtebau in der Abteilung Bauwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Diese Position hier hat insofern den Charme, dass sie Stadtplanung und Städtebau in den Kontext von Bauingenieuren setzt und nicht bei den Architekten unterbringt. Und insofern bieten sich sehr viele Querbezüge an zu anderen Ingenieurwissenschaften, wie beispielsweise Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft und vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, die Verkehrsplanung, die Verkehrsplaner, die Mobilität treiben und die jetzt erst seit ein paar Jahren gemerkt haben, dass Stadt und Mobilität wie siamesische Zwillinge sich verhalten, nämlich sehr eng miteinander verbunden sind. Ich bin gleichzeitig, nachdem ich in den letzten 8 Jahren sehr viel interdisziplinär hier gearbeitet habe, zu einem Profilschwerpunkt Gründer geworden, nämlich der Profilschwerpunkt urbane Systeme, der dieser Universität in diesem Bereich ein spezielles Image geben soll. Der Profilschwerpunkt hat alle 10 Fakultäten von den Medizinern über die Wirtschaftswissenschaftler bis zu den natürlich Ingenieuren und Sozialwissenschaften alle einbezogen. Und wir haben seit ein paar Jahren steigende Forschungsprojekte, die sich vor allem über das Zusammenfügen der unterschiedlichen Wissensbereiche zu interdisziplinären Projekten geführt hat. Wir wollen ja das Gespräch heute vor allem zum Thema Megastädte führen und ich bin auf Sie gekommen, weil es wohl einen Förderschwerpunkt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt, Thema Megastädte von morgen, und da sind Sie auch mit involviert, richtig? Richtig. Dieser Schwerpunkt Future Megacities of Tomorrow, der ist vom BMBF ausgeschrieben. Das sind insgesamt 10 Projekte in Deutschland vergeben für weltweit 10 Megacities, in denen diese angewandte Forschung betrieben wird. Und gerade dieses Projekt hat gezeigt, dass man in der Forschung und in der Anwendung die Probleme von Städten oder urbanen Systemen nur interdisziplinär integriert lösen kann. Das heißt, von der Uni Duisburg ist nicht nur Ihr Institut dabei, sondern auch andere? Es sind von außen Institute oder auch kleine Unternehmen dabei, die aber mehr oder weniger Ausgründungen aus der Universität sind. In dem Fall vor allen Dingen ist das Projekt so aufgebaut, dass wir einerseits in Deutschland mit Verkehrskollegen zusammenarbeiten. Das ist die Ausgründung aus der Universität hier. Und mit weiteren Betrieben, die sich mit Berechnungen von Verkehrsmodellen und so weiter befassen und Energieeffizienz. Und auf der anderen Seite, und jetzt gehe ich nach China, wo das Projekt seine Verortung hat, nämlich in Shanghai. Dort arbeiten wir mit der Hochschule, mit der Tongji-Universität zusammen und vor allen Dingen mit den Planern und mit der Verwaltung vor Ort. Das ist das Megacity-Projekt Shanghai und der Titel dieses Projekts lautet Ansätze zur energieeffizienten und nachhaltigen Stadtentwicklung. Und jetzt kommen die vier Aspekte, nämlich Stadt, Form, Mobilität, Gebäude und Wohnen. Wieso ist das jetzt genau in Shanghai beheimatet, dieses Projekt? Hat sich das so ergeben? Die Wahl dieses Projektes, die hat sich so ergeben. Andere Projekte innerhalb dieser Förderlinie sind in Johannesburg, in der Nähe von Teheran, in Lima oder in Casablanca. Das sind also die spezifischen örtlichen Beziehungen, die die Forscher jeweils hatten und aus denen sich dann Projekte zusammen entwickeln ließen. Okay. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man dann die Erkenntnisse daraus später dann auch auf andere Städte übertragen kann. Genau. Das ist einerseits eine Vielfalt, die sich aus den unterschiedlichen Standorten, den unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen und Rahmenbedingungen ergeben. Und zum Zweiten natürlich für den engeren Raum, wie beispielsweise in China, da gibt es drei Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, für den engeren regionalen Raum dann eventuell auch direkt übertragbar ist in andere Orte, in andere Megacities oder in andere entstehende neue Städte, die dort im Laufe der nächsten 20 Jahre geplant und gebaut werden. Vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen zu den Grundlagen. Was ist denn überhaupt eine Megacity? Gibt es da eine eindeutige Definition für? Ist das einfach eine Stadt, die ein bisschen größer ist als das, was man hier in Deutschland kennt, oder hat die auch noch Besonderheiten? Also ich würde jetzt spontan sagen, es gibt keine eindeutige Definition, auch wenn es immer wieder versucht wird. Aber die Städte wachsen so schnell, dass man nicht sagen kann, alle Städte über 10 Millionen Einwohner sind Megacities, weil inzwischen gibt es Städte mit 30 Millionen Einwohnern und dann ist das schon wieder außerhalb dieser Reichweite. Da reden manche Leute schon von Gigacities. Es gibt aber sicher Regionen, wo eine Stadt im Kontext der Region so groß ist und die Region so dünn besiedelt, dass dann schon eine Stadt mit 5 Millionen eventuell eine Megacity sein kann. Und wenn ich jetzt auf den europäischen Maßstab gehe, auch London, Paris oder, wenn man so will, das Ruhrgebiet sind kleine Megacities in ihrer Komplexität, in ihren Problemen, in ihrer Anlage. Ja, das heißt, in Deutschland, also Berlin zum Beispiel, ist keine Megacity, oder? Ist noch nicht groß genug, nein. Okay, aber das Ruhrgebiet, das habe ich auch irgendwo gelesen, das bezeichnet man ja dann irgendwie auch als urbane Agglomeration oder sowas. Richtig, das Ruhrgebiet, wenn ich das schnell einwerfen darf, das ist eine Stadt, die auf keiner Landkarte zu finden ist, weil sie keinen Namen hat. Aber es besteht ja aus so vielen Städten und insgesamt sind das ungefähr 5 Millionen Einwohner, wenn man den größeren Bereich sieht. Und damit ist das Ruhrgebiet drittgrößter Ballungsraum von Europa hinter London und Paris. Mhm. Und kann man zwischen diesen verschiedenen Megastädten oder Ballungsräumen auf der ganzen Welt Gemeinsamkeiten finden? Oder ist das kulturell und von den Lebensformen so verschieden, dass man das eigentlich gar nicht vergleichen kann? Also wenn ich jetzt zunächst mal auf die Probleme eingehe, dann sind das sicher Probleme, die sich im Bereich der Mobilität befinden. Also die Verkehrserschließung einer solchen Stadt ist immer ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn es sich um eine gewachsene Stadtstruktur handelt, die natürlich den Automengen der Motorisierung gar nicht standhalten kann und deshalb in Shanghai beispielsweise die großen Straßen nur auf der zweiten Ebene, also in der Höhe des vierten Geschosses, verlaufen. Das ist einmal das Mobilitätsproblem, was dort gelöst werden. Aber dann haben wir natürlich infrastrukturell technische Probleme. Dann haben wir soziale Probleme sicher auch. Denn diese Megacities, von denen wir jetzt reden, ich will jetzt mal das Beispiel Shanghai etwas näher heranziehen, das lebt ja und wird befeuert durch die Millionen von Migranten, die aus dem ländlichen Raum in die Stadt wegen der Arbeitsplätze kommen. Ja. Und insofern haben wir dort einfach eine zunehmend dichtere Bevölkerung und die Stadt Shanghai wächst so enorm, dass man teilweise gar nicht mit dem Bauen von neuen Stadtteilen nachkommt. Und das sind eigentlich so Probleme, die in sich miteinander eng vernetzt sind. Ich will das ein bisschen ausführen an einer Stelle. Alle Menschen, die vom Lande kommen, sind zunächst einmal sehr genügsam und nach städtischen Maßstäben sehr arm. Aber wenn sie dort Arbeit bekommen in der Stadt, wenn sie dort auch den Glanz und das Glitzern der Stadt sehen und sie Geld verdienen, sie einen Arbeitsplatz haben, in dem sie immer mehr Geld verdienen, dann steigen ihre Komfortansprüche, dann steigt einerseits der Wunsch nach einem eigenen Gefährt, motorisierten Gefährt, dann steigt der Wunsch nach einer eigenen Wohnung oder wenigstens größeren Flächen zum Wohnen mit der Familie, sodass dann im Grunde so ein Kreislauf beginnt. Ich möchte ein Auto, das muss ich irgendwann bezahlen. Ich möchte eine große Wohnung, die muss ich auch bezahlen. Und die Wohnung soll nicht nur kalt sein, sondern sie soll auch wärmer sein. Vorher gab es keine Heizung, vielleicht nur der Holzkohlenofen. Jetzt sollte eine Klimatisierung im Sommer und einen Ofen im Winter her. Das heißt, es sind steigende Ansprüche und die sind zusammen mit der zunehmenden Motorisierung eigentlich eines der Hauptprobleme, was dann weltweit wirkt, nämlich die Energieeffizienz und die CO2-Emissionen, die das Klima beeinflussen. Wenn ich jetzt plötzlich auf das Klima komme, dann ist das eigentlich eins der Kernthemen dieser Megacity-Projekte auch, nämlich, dass Megacities in ihrer Zusammenballung, in ihrer Konzentration von CO2-Emissionen für Regionen oder für größere Bereiche das Wetter bestimmen und das Wetter beeinflussen können und das Klima beeinflussen können. Mhm. Insofern ist das ein Fokus dieser Projekte, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, CO2-mindernd zu planen und zu bauen und zu entwickeln. Okay, das heißt, ein Problem ist die lokale Konzentration von CO2-Emissionen, die noch dadurch verstärkt wird, dass jemand, der, also ein armer Bauer, so dem Klischee entsprechend, der in die Stadt zieht, dass der plötzlich auch mehr CO2 emittiert, einfach weil der einen höheren Lebensstandard anstrebt. Das auch, genau. Und man weiß einfach, dass die Zahlen zeigen das auch, dass in den Städten über 50% der Menschen weltweit wohnen und dass diese Städte aber für einen sehr, sehr großen Teil der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sind. Und jetzt komme ich auf die andere Seite der Argumentation. Die Städte sind eigentlich die Akteure, die Kommunen, die Verwaltungen, die Institutionen der Städte sind die möglichen Akteure, die überhaupt dem CO2-Problem zu Leibe rücken können. Die können Regelungen installieren zum Bauen mit höherer Energieeffizienz. Sie können die Stadtstruktur so entwickeln, dass kein direkter Mobilitätszwang entsteht für die täglichen Einkäufe. Sie können den öffentlichen Nahverkehr so organisieren und strukturieren, dass man lieber mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt als mit dem eigenen Auto auf den Schnellstraßen oder Stadteingangsstraßen im Stau zu stehen. Eine Frage fällt mir dazu ein. Eigentlich müsste doch auch die große Ansammlung von Menschen an einem Ort eine ziemlich große Chance bieten, was Energieeffizienz betrifft, oder? Weil ich würde jetzt denken, wenn Leute in einem Hochhaus meinetwegen leben, dann haben die doch wahrscheinlich geringere Heizaufwände, als wenn jeder in seinem eigenen Häuschen wohnen würde. Solche Effekte müssten sich doch eigentlich nutzen lassen. Das ist richtig. Und da denken wir auch, dass urbane Räume eine Chance sind, um Energieeffizienz zu nutzen. Also es gibt sehr viele Potenziale. Es ist bloß so in unserem chinesischen Projekt, dass diese Hochhäuser nicht nach unseren Maßstäben gedämmt und gebaut sind, sondern dass in den Häusern, die bis vor 2-3 Jahren noch gebaut werden oder wurden, weder eine Klimaanlage enthalten ist für den Sommer, wo es sehr hohe Luftfeuchtigkeit und bis zu 35 Grad warm ist, noch eine Heizung in diese einfachen Gebäude eingebaut waren. Also ich rede jetzt von den Wohngebäuden, sodass die Menschen mit einscheibigen Fenstern sich eine Klimaanlage kaufen, so eine Airconditioning-Anlage, mhm, und damit im Winter heizen und im Sommer kühlen. Das kostet ein bisschen Strom, aber der Strom ist in China subventioniert, sodass man das nicht so genau merkt. Aber dafür müssen natürlich hunderte von Kraftwerken installiert werden, damit per Strom diese Anlagen laufen. Und die Anlagen laufen aber so, wenn ich diese Fenster eben beschrieben habe, ein Scheibenglas, dann verfliegt die Kälte einer Klimaanlage durch die undichten Fenster raus. Und wenn man im Winter heizt, dann entweicht die Wärme durch die schlecht gedämmten Fenster oder schlecht gedämmten Wände wieder raus. Sodass also der Komfortzuwachs durch erträgliches Raumklima in den Wohnungen, durch eine schlechte Bauqualität beziehungsweise noch nicht genügend hohe Standards für die Wärmedämmung wieder verfliegt. Ja. Und im Grunde müsste man, wenn man über CO2 nachdenkt, eben auch gleich die Mobilität in demselben Atemzug nennen. Auch die Mobilität ist eben so, dass dieses Kulturgut Auto, wenn ich es mal so nennen darf, gleichzeitig ja ein Reichtum bedeutet. Das sieht man in Amerika, das sieht man in Filmen, das sieht man in der Reklame, die dort auch in China gemacht wird, dass man ein Auto besitzen muss. Und witzigerweise ist es in China so, dass dort inzwischen in der großen Stadt Shanghai mehr große Fahrzeuge fahren, also hochmotorisierte Fahrzeuge, als in mancher Stadt hier in Deutschland. Es sind größere Modelle der europäischen Autos, als wir sie hier sehen. Mhm. Und das zeigt einfach, dass damit ein Weg beschritten wird, der sich natürlich durch alte Gesellschaftsschichten hindurchziehen wird und es sehr schwierig sein wird, die Menschen jetzt wieder vom Auto wieder wegzukriegen. Wenn man sich daran erinnert, vor 30 Jahren fuhren in China weniger Autos und alle Menschen waren auf dem Fahrrad. Und das Fahrrad ist inzwischen eigentlich ein verpöntes Verkehrsmittel, das Verkehrsmittel der Armen. Und wenn man sich noch ein Stückchen zurück erinnert, dann war das bei uns auch mal so. In den 50er Jahren fuhren viele Menschen Fahrrad hier und dann war das Fahrrad erstmal weg von der Straße, weil alle ein Auto haben wollten, den Volkswagen oder andere kleine Autos. Und erst seit 15 Jahren, 20 Jahren ist das Fahrrad ein Verkehrsmittel geworden, aber eigentlich nicht für den Alltag, sondern es ist ja ein Sportgerät geworden. Ja. Das ist also so ein Wandel der Bedeutung. Und in China möchte man natürlich als Planer und nicht nur die Planer, die von außen kommen, sondern auch in China selbst, natürlich dieses Fahrrad als Verkehrsmittel erhalten, weil es sehr gut diese Stadträume nutzen kann, die für das Auto zu schmal sind und gleichzeitig auch die Mobilität in einem Radius, sagen wir von 5 Kilometern, gut abdecken lässt. Man könnte leicht mit dem Fahrrad in bestimmten Jahreszeiten, wo es nicht so stark regnet oder wo kein Monsun ist, mit dem Fahrrad zur nächsten Metrohaltestelle fahren. Aber das ist eben ein Verkehrsmittel, was noch nicht wieder entdeckt worden ist. Was machen Sie denn jetzt in dem Projekt konkret, um sowas dann zu fördern oder Vorschläge zu machen, wie man das verändern könnte? In dem Projekt sind verschiedene Plangebiete, ganz konkrete Plangebiete, eigentlich unser Fokus. Und ich will mal ein Plangebiet herausnehmen. Das ist ein großes Geschäftsbüro, Viertel in der Nähe eines sehr großen Bahnhofes. Und die Konzeption war ursprünglich sehr stark auf das Auto ausgerichtet. Und wir haben in der Beratung, in der Alternativplanung, in den Berechnungen, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden, den örtlichen Planungsbehörden, und das ist jetzt gerade erst im Entstehen begriffen, das Gebiet, da haben wir nachgewiesen und deutlich gemacht, dass es nicht nur das Auto und dieser Bahnhof mit der Metrostation sein kann, sondern dass dazwischen auch noch öffentliche Nahverkehrsbereiche, also sowas wie Straßenbahn oder kleine Busse fahren müssen, um dieses Gebiet zu erschließen, dass wir gleichzeitig aber auch Fahrräder wieder einführen wollen, elektrische Fahrräder, oder dass wir die Elektromobilität dort fördern möchten durch spezielle Parkplätze für die Menschen, die innerhalb dieses Gebietes fahren beziehungsweise von außen mit Elektrofahrzeugen kommen. Vielleicht zur Erläuterung, China möchte die Elektromobilität sehr stark fördern, möchte bis zum Jahre 2020 führend auf dem Globus sein in diesem Thema und sie strengen sich wirklich sehr an und sind auch technisch sehr ausgereift, was diese Dinge betrifft. Mhm. Also das heißt, wir versuchen nicht nur zu sagen, hier ist das Auto und da ist die Metro, sondern wir versuchen ein Netzwerk von unterschiedlichen Verkehrsmitteln miteinander zu vernetzen und dazu gehört auch das Taxi und da gehören kleine Busse und da gehört natürlich auch das Zu-Fuß-Gehen innerhalb so eines Gebietes dazu, ja, um dem Benutzer, den dort Arbeitenden oder den Menschen, die dort auch wohnen, deutlich zu machen, das Auto ist nicht das einzige Verkehrsmittel, es ist vielleicht gut für dein Ego, aber es ist nicht gut für die Nahmobilität um die Ecke. Wenn Sie wissen, wie es in Deutschland ist, 25% aller Fahrten sind die Kurzfahrten, ist die Kurzmobilität. Mhm. Und allein das kann man vermeiden und das soll in China nicht jetzt auch noch so überhand nehmen. Und und jetzt kommt wieder die Stadtplanung und Sie sehen, das ist alles sehr komplex miteinander vernetzt. Die Stadtplanung und der Städtebau kann dafür sorgen, dass es öffentliche Räume gibt, die einen Anreiz geben zum Gehen, zum zu Fuß gehen. Wir nennen das Walkable City, also eine Stadt, in der man gerne geht, die attraktiv genug ist und im Falle dieser Region im Sommer Schatten gibt, im Winter vielleicht auch Schutz an den Gebäuden, kleine Arkaden oder genug Bäume, die Schatten geben, Innenhöfe, durch die man läuft, wo vielleicht Wasser steht, wo Wasser sprudelt, wo dadurch das Raumklima verbessert wird. Also einfach nicht nur auf das Auto die öffentlichen Räume hin gestalten, sondern auch öffentliche Räume für alle Verkehrsarten gleichrangig zu gestalten und in der Nahmobilität vor allen Dingen mit attraktiven Nutzungen, die dazu führen, dass die Menschen wieder mehr zu Fuß gehen. Also gerade beim Thema Laufen und Fahrradfahren spielt wahrscheinlich auch das Thema Sicherheit eine große Rolle, oder? Zum einen Sicherheit im Straßenverkehr, zum anderen aber auch Sicherheit vor Überfällen oder sowas. Ja, das ist in China jetzt nicht so das Problem. Mhm. Deshalb würde ich das jetzt nicht in den Vordergrund rücken. Aber natürlich, klar, das Thema Sicherheit und zwar Verkehrssicherheit ebenso wie das sicher fühlen im öffentlichen Raum, das ist schon ein Thema. Mhm. Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt dafür, wie man in der Stadtplanung, also im Vorfeld, die Sache positiv beeinflussen kann. Wie ist das denn in Stadtteilen, die schon fertig sind quasi oder die zumindest schon komplett gebaut sind? Fertig ist ja ein Stadtteil wahrscheinlich nie. Also wir haben ein zweites Beispiel in Shanghai. Das ist ein Wohngebiet, in dem vor allen Dingen Menschen wohnen, die aus den völlig umgebauten Innenstadtbereichen in die Peripherie ziehen mussten. Das ist ein relativ einfaches Wohnen. Also hier würde man sagen, in Deutschland würde man vielleicht sagen, sozialer Wohnungsbau. Ja. Das sind Gebiete, in denen Wohnungen bereitgestellt werden. Es heißt dort Relocation Housing. Und dort wohnen teilweise doch die ärmeren Schichten einerseits und andererseits die Menschen auch, die vom Lande kommen. Und das ist ein Wohngebiet, was vielleicht vor 3 Jahren gebaut wurde und wo diese Menschen jetzt versuchen, ihr Leben umzustellen, einerseits vor dem Hintergrund ihrer ländlichen Erfahrung, andererseits vor dem Hintergrund ihrer engen, dicht bebauten, traditionellen Wohnhöfe in der Stadtmitte. Und dort sind wir genauso unterwegs mit dem Thema Energieeffizienz im Hinblick auf Mobilität und vor allen Dingen im Hinblick auf das Wohnen. Und dort sind wir einerseits dabei, dem Entwickler der staatlichen Entwicklungsfirma deutlich zu machen, dass sie nicht besonders nachhaltig gebaut haben und sie in den nächsten Vorhaben dieser Art wesentlich höhere Standards anlegen müssten, gemeinsam natürlich mit den genehmigenden Stellen. Und dass sie mehr auf die Mobilität achten müssen, wenn sie weitere Gebiete dieser Art entwickeln. Also da werden aus der Analyse dieser Wohngebiete und dieses neuen Stadtteils, das sind immer so 10, 15, 20.000 Einwohner, also man könnte sagen, da wird eine Kleinstadt neu gebaut, ja, ne? dass sie da in den zukünftigen Phasen der Entwicklung einfach mehr an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit denken müssen. Das ist einerseits dieser Top-Down-Ansatz und dann gibt es einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem wir jetzt zusammen mit einer einer Nachbarschaftsorganisation, einer Non-Governmental Organization, also NGO, zusammenarbeiten und eine Art, ich nenne das jetzt mal auf Deutsch, so ein Energieeffizienzseminar mit einer ganzen Reihe von Bewohnern machen möchten. Wir sind dabei, das gerade vorzubereiten. Wie kann ich nachhaltig leben? Denn die wissen genau, die Menschen, die dort wohnen und die eine Wohnung gekauft haben oder gemietet haben, dass irgendwann die Energiepreise explodieren und sie dann dastehen und sowas wie diese zweite Miete bezahlen müssen. Und da sind die Chinesen doch sehr bereit zu lernen. Und wir wollen ihnen einfach deutlich machen, dass auch sie selber in der Hand haben mit einem Energiebewusstsein und einem Klimabewusstsein, dass sie Energie sparen können an vielen Ecken und Enden und dass es nicht unbedingt notwendig ist, das Auto sich sofort zu kaufen, wenn der Nahverkehr vielleicht einen Kilometer weit weg ist, dann kann es vorteilhaft und kostengünstig und klimabewusst sein, wenn man das Fahrrad nimmt, wenn es geht. Also ihnen einfach mit den Bewohnern zusammen deutlich zu machen, dass es zwei Enden von diesem Problem gibt, nämlich einmal diese Top-Down-Ansätze und andererseits den einzelnen Menschen, der sich da energieeffizient verhalten muss. Mhm. Was mir jetzt immer noch nicht so ganz klar ist, ist, warum ist das so wichtig für eine Megacity? Also, dass da ein sehr konzentrierter CO2-Ausstoß stattfindet, das habe ich verstanden. Aber wenn ich jetzt eben, wenn da so ein Stadtteil gebaut wird, der 20.000 Einwohner hat, ist das dann so, dass die Bewohner dort sehr viel diesen Stadtteil verlassen oder ist das dann nicht tatsächlich wie eine Kleinstadt, man macht eben die Einkäufe dort, man hat auch den Job vielleicht da in der Nähe, sodass man das, also die Konzepte, die man da hat, eigentlich auch auf kleinere Städte anwenden könnte. Also diese Städte sind nach diesem Prinzip, was in den letzten 50 Jahren ja hier häufig auch in Mitteleuropa verfolgt wurde, das sind reine Wohnstädte und diese Wohnstädte, und daran können Sie erkennen, was für einen Einfluss Stadtplanung haben, diese Wohnstädte zwingen zur Mobilität zu den Arbeitsplätzen. Mhm. Die Arbeitsplätze sind irgendwo anders. Das heißt, es kann sein, dass so ein Bewohner von so einer Kleinstadt in Shanghai am anderen Ende von Shanghai arbeitet. Ja, wir haben am Anfang, um überhaupt diesen Stadtteil ein bisschen besser kennenzulernen, eine Befragung gemacht. Dort haben uns Wissenschaftler von der Tongji-Universität in Shanghai unterstützt. Wir haben eine Befragung gemacht und dann kam ironischerweise raus, ja, sie müssten natürlich pendeln und es wäre alles wunderbar, aber die Taktzeiten der Metro beginnen erst um 7.30 Uhr und dann müssen sie schon am Arbeitsplatz sein und haben sich bitter beschwert, dass auf ihre Bedürfnisse gar nicht Rücksicht genommen wird. Mhm. Ein paar Monate später hatte sich das dann geändert, aber das sind einfach so Erfahrungen, die man dann machen muss und wo eine Infrastruktur eben noch nicht sofort reagiert auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. Und wir denken, das ist einfach wichtig, dass man von vornherein bei der Stadtplanung schon schaut, wo sind die Arbeitsplätze, wo wird gewohnt, wer wohnt da, sind das die richtigen Menschen, die zu diesen Arbeitsplätzen müssen oder sind das die Menschen, die vielleicht zu ganz anderen Arbeitsplätzen pendeln müssen. Mhm. Und ist dieses Projekt in Shanghai, wo Sie mitmachen, auch ein Teil, wie soll ich sagen, nehmen Sie da auch Methodiken mit nach China, die dann dort von den Stadtplanern übernommen werden sollen oder sind die da auf dem gleichen Stand wie wir? Also im Falle unseres Projektes, wenn ich das so rausheben kann, ist es so, dass wir Methoden entwickelt haben, die wir jetzt in China anwenden. Das ist einmal, wenn ich das vereinfacht sagen kann, das ist eine Methode, mit der wir bereits in den ersten Schritten der Planung bis hin zur Realisierung, also von der Einbindung eines neuen Stadtteils bis hin zum Gebäudeentwurf, entwurfsbegleitend und planungsbegleitend darauf achten können, dass Energieeffizienz möglichst hoch ist. Wir haben es Low Carbon Index genannt, mit dem wir einerseits bestehende Planungen bewerten können und sozusagen Ratschlag geben können, da müsste das und das und das noch ändern. Und andererseits daraus Checklisten entstehen für die Architekten oder Planer, was sie an welchen Stellen sie noch etwas mit Blick auf die Standards verschärfen müssen. Mhm. Andererseits haben wir ein Tool, ein Werkzeug entwickelt, mit dem wir die entstandenen Gebiete, also im Falle dieses Büro- und Geschäfts- und Wohnviertels, an was ich zuerst erwähnte, mit dem wir den Erfolg der Maßnahmen begleiten und kontrollieren oder zumindest sehen können, was für ein Erfolg ist. Und wir können das dann zurückkoppeln zu den Entscheidungsträgern und sagen, da muss man noch ein bisschen mehr anziehen und hier für die nächste Bauphase wäre es sinnvoll, dass man die Effekte noch verstärkt oder dass man jetzt Beispiel noch mehr Elektromobilität fördert oder noch einen erhöhten Standard bei den erneuerbaren Energien einfügt und so weiter. Das heißt, es ist ja nicht nur die Frage, ob wir jetzt in der Stadtplanung und Mobilitätsplanung irgendwelche Maßnahmen vorschlagen, sondern wir wollen ja gleichzeitig wissen in der Rückkopplung, was für einen Effekt haben diese einzelnen eingeschlagenen Maßnahmen? Welchen Effekt haben die Dinge, die auch dann umgesetzt haben? Und ein Schritt weiter ist in dieser Messung des Erfolges oder auch Misserfolges vielleicht auch ein Mittel, den beteiligten Behörden zu zeigen, dass sie noch schärfer auf diese Dinge achten müssen. Ja, können Sie vielleicht zu den Methoden noch ein bisschen was sagen? Kann man sich das so vorstellen, dass man einfach eine große Erhebung macht, wie sind die Gebäude gedämmt, was wird für eine Heizung eingesetzt und so weiter und dann rechnet man den Energieverbrauch aus oder gehen da auch kulturelle Themen oder, weiß ich nicht, psychologische Fragestellungen, wie sich die Leute am liebsten fortbewegen, sowas auch mit ein? Da gehen, also wenn ich über das zweite Tool spreche, da gehen sehr viele kulturelle und landestypische Verhaltensweisen natürlich ein. Wenn Sie dieses Tool nehmen und mit deutschen Verhältnissen einstellen würden und dann nach China gehen, dann würde das nicht richtig funktionieren. Dann würde man ja an den Bedürfnissen und an den Traditionen und an dem Verhalten vorbei planen und vorbei denken und würde dann auch die falschen Schlüsse daraus ziehen. Insofern haben wir uns sehr mit dem Verkehrsverhalten in China befasst, um dieses Tool auch entsprechend zu kalibrieren. Zum Beispiel geht dieser Energy Efficiency Controller, so heißt das EEC, auf die Mobilität ein und modelliert den Verkehr in den Straßen. Es wird die Kraftfahrzeugflotte, also die Art der Fahrzeuge, mit welchen Emissionen dort eingerechnet. Es wird dann in der dynamischen Weise auch der gegenwärtige Verkehr von Montag bis Montag und von morgens bis nachts und wieder bis morgens dort eingehen. Das ist das Thema Mobilität. Also das klassische Fahrverhalten aus Europa wird nicht dahin übertragen, sondern da wird der chinesische Fahrzyklus, das chinesische Fahrverhalten eingebaut. Ja. Bei den Gebäuden ist es aber auch so, dass wir nicht sagen, okay, bei uns in Europa ist 22 Grad, so muss es in China auch sein, sondern da haben wir die zeitliche Komponente des Komfortzuwachses drin und sagen, in 15 oder 20 Jahren ist vielleicht dieser Standard, der jetzt in Mitteleuropa mit den 22 Grad im Winter und im Sommer ungefähr angepasst. Aber heutzutage haben wir Temperaturen, die im Winter weit unter 22 Grad liegen und im Sommer vielleicht noch bei 27 oder 28 Grad. In den Innenräumen. In den Innenräumen. Jetzt, ja. Und das bedeutet, dass man jetzt weiß, da wird ein Komfortzuwachs sein mit zunehmendem Einkommen. Das ist einfach eine Verhaltensweise, die dem Menschen wahrscheinlich so gegeben ist, dass er immer bequemer natürlich leben möchte und dass diese Wünsche und Bedürfnisse mit dem zunehmenden Einkommen dann auch ansteigen, sodass wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass in 5 Jahren wird es vielleicht bei 18 Grad im Winter sein, also man heizt nicht so hoch und vielleicht ist es dann bei 25 oder 26 Grad im Sommer. Das würde bedeuten, dass die Klimaanlage nicht so weit runterfahren muss und dass die Heizung die Wärme nicht so weit hochtreiben muss. Und das kommt der Energiebilanz natürlich auch entgegen. Ja, und wenn Sie sagen Tool, dann kann ich mir das wirklich vorstellen, es ist irgendwie ein Computerprogramm, wo ich unglaublich viele Parameter einstellen kann und das mir dann die Situation modelliert und wahrscheinlich auch irgendwie in die Zukunft extrapolieren kann. Richtig, genau. Und wir sind dabei, in diesem Bürogebiet und Wohngebiet dort Sensoren mit den Behörden zu installieren. Einmal Smart Meter, also an den Heizungsanlagen, um zu wissen, was wie viel Energie gerade verbraucht wird. Und andererseits aber auch Sensoren im Bereich des öffentlichen Raumes, um den gegenwärtigen Verkehr dann in so ein Modell auch einzuspielen, damit man praktisch täglich den Energieverbrauch messen kann. Und damit sind wir nicht allein. Das machen auch chinesische Behörden, die unter Umständen über solche Smart Meter Aussagen treffen kann, dass in diesem Haus an der und der Stelle gerade irgendwelche Klimaanlagen falsch laufen oder furchtbar viel Strom verwenden, obwohl sie das nicht müssten, und damit auf Mängel hinweisen können. Also das ist, in China sind etliche Forschungsinstitute schon an solchen Stellen, sodass wir eigentlich da nur konform mit den bestehenden Trends und Tendenzen gehen. Inwieweit können Sie denn zukünftige, also die Entwicklung der Technik mit einkalkulieren? Ich könnte mir vorstellen, es wird ja auch sicherlich auf dem Sektor des Wohnungsbaus gibt es bestimmt neue Materialien. Da wird wahrscheinlich in China auch momentan noch nicht das verwendet, was hier verwendet wird. Das müssen Sie ja auch irgendwie mit einbeziehen. Ja, das ist eine spannende Frage. Wir können natürlich nicht sagen, was in 10 Jahren in China ist. Aber wir wissen, was Sie eben angedeutet haben, dass in China noch nicht die Standards, wie sie hier jetzt schon baubar sind, also im Sinne des Nullenergiehauses oder des Autos, was fast wenig CO2 ausstößt, dass die noch nicht angekommen sind. Das heißt, die Emissionen sind dort pro Emittent immer noch höher, pro Autos, weil die Autos, die dort fahren, nicht einfach so ausgestattet sind. Und das betrifft natürlich auch die Wohnungen. Nicht? Ja, klar. Und dieses betrifft die Dämmung. Und wenn dort mal ein Niedrigenergiehaus entwickelt wird oder gebaut wird, dann ist das eine Sensation, weil einfach der Durchschnitt nicht so aussieht. Und vielleicht noch ein etwas weiter ausgeholt. Für uns ist es diese Forschung eigentlich vor allen Dingen auch deshalb so wichtig und für China dann zu übertragen, weil wir wissen, nach den Plänen und nach den Migrationstendenzen vom Land in die Stadt, dass sich in den nächsten 20 Jahren immer noch 250 bis 300 Millionen Menschen vom Lande in Städte aufmachen, in urbane Ballungszentren ziehen möchten. Und das bedeutet, 250 bis 300 Millionen Menschen, die müssen irgendwo untergebracht werden. Das kann man nicht mal in einem kleinen Vorort machen, sondern das ist ein unglaubliches Wachstum, was auf die Städte zukommt in China. Gibt es da schon Prognosen? Werden da Städte, die momentan noch nicht so groß sind, größer werden? Oder wird sich das alles in den bereits bestehenden Megacities weiter konzentrieren? Also erstmal denken wir an eine Konzentration in den Ballungsräumen. Aber es werden natürlich auch an manchen Stellen neue Städte entstehen. Aber da werden nicht Megastädte von Grund auf derzeit nicht entstehen. Das hat es gegeben, als in der Nähe von Hongkong im Pearl River Delta da sind rapide Stadtagglomerationen gewachsen, die auch in Megacity-Größe inzwischen sind, obwohl sie vor 20, 25 Jahren noch kleine Dörfer waren. Aber das ist nicht die Regel. Das Problem ist, wenn Sie den Normalfall nehmen, dass man da neue Städte an den Rand von bestehenden Städten baut, dass die Städte dann irgendwann schlecht zu organisieren ist. Und da kommen wir eigentlich zu einer Frage von ganz am Anfang. Megacities in einer unüberschaubaren Größe sind auch einfach schlecht zu lenken und natürlich schlecht zu wohnen. Auch die Mobilität wird immer schwieriger und deshalb versucht man, so eine Dezentralisierung einzuleiten. Das gibt zwar einen großen Kern, aber drumherum versucht man mit dem Prinzip von Satellitenstädten zu arbeiten. Das hat man in China, in Shanghai, vor einigen Jahren auch als Konzept verfolgt und ist eigentlich immer noch dabei, nämlich zu sagen One City. Und damals war das 9 Villages. Villages ist natürlich jetzt untertrieben, weil es waren keine Dörfer, sondern es waren dann Millionenstädte, kleine Millionenstädte, die einen Kranz um die große Millionenstadt Shanghai bildeten, um diese Kernstadt zu entlasten und gleichzeitig diese kleinen Millionenstädte über den öffentlichen Nahverkehr, Autobahnringe und Autobahnradialen an die Kernstadt anzuschließen. Da so etwas nicht von heute auf morgen gebaut und entwickelt werden kann, dauert das sicher noch 20 Jahre, bis man den Erfolg oder Misserfolg dieser Planungen sieht. Aber wir denken, dass es sicher ein Ansatz ist, um die großen Probleme eines ständig wuchernden Ballungsraumes etwas abzumildern und vor allen Dingen dazwischen immer noch Flächen zu haben, die der Stadt ein einigermaßen angenehmes Stadtklima und auch Freizeitbereiche ermöglicht. Mhm. Gibt es eigentlich eine theoretische Grenze, wie groß eine Stadt überhaupt werden kann? Ich meine, irgendwann ist ja der Weg, wo ich die Kartoffeln in die Stadt transportiere, von dem Acker, wo sie angebaut werden, ist ja so weit, dass sich das vielleicht einfach gar nicht mehr lohnt oder dass es gar nicht mehr funktioniert. Gleiches mit Trinkwasser. Also ich glaube, darüber ist noch nicht das letzte Urteil gesprochen, dass man sagt, da gibt es eine Grenze. Aber ich denke sehr wohl, dass das Thema, was Sie eben angesprochen haben, schon in der Diskussion der Fachcommunities ist. Zum Beispiel das Thema Urban Agriculture, also diese städtische Landwirtschaft, ja. Die ist sehr wohl ein Thema auch in der Megacity-Forschung. Und eins der Megacity-Projekte, nämlich dasjenige in Casablanca, verfolgt dieses beispielsweise auch aus klimatischen Gründen, beispielsweise auch aus den Transportwegen, die immer größer werden, beispielsweise auch aus der Bodenfrage, der Ressourcenfrage. Mhm. Und es gibt sehr wohl schon Versuche und auch Modelle, dass Landwirtschaft dann auf mehreren Etagen in Hochhäusern vonstatten geht und nicht irgendwo am Rande von Ballungszentren auf dem natürlichen Boden. Also das ist durchaus denkbar. Das kam ja jetzt ein paar Mal irgendwie in den Medien und ich habe immer gedacht, das klingt aber schon ziemlich abgefahren und vielleicht verschwindet das irgendwann mal wieder in der Versenkung. Ist aber schon im Bereich des Realistischen. Das ist in der Diskussion und es gibt Entwurfsmodelle, wie so etwas aussehen kann. Ich habe jetzt noch nicht das gebaute Haus gesehen, aber im Kleinen fängt ja jeder an, mal eine Tomate auf dem Balkon zu pflanzen, weil er einfach weiß, das ist dann wirklich das, was ich selber gesehen habe und das, was sozusagen vor Ort wächst. Und ich glaube, da sind wir schon auf dem Wege, wenn man an Megacities denkt. Nicht zuletzt deshalb sind ja auch die kleineren Städte jetzt, ich denke jetzt an Europa, auch die Orte mit der höchsten angenommenen Lebensqualität, ja. Weil dort einfach eine Überschaubarkeit da ist. Ich bin jetzt eben nach Europa gesprungen, natürlich kann man sagen, dass wir dann eine Forschung machen und dass wir in China an Megacities arbeiten oder in Südafrika oder in Persien. Das, was gar nichts mit Europa zu tun hat. Ich würde jetzt eigentlich das Gegenteil behaupten. Wir haben schon eigentlich von Anfang an immer wieder gesagt, das ist sowas wie Learning from China. Wir in China laufen in unserem Projekt die Prozesse manchmal so schnell und die Entscheidungen so kurzfristig, dass das für uns oft wie ein Labor für Stadtentwicklung ist, wo man die Prozesse, die hier vielleicht 20 Jahre braucht, in relativ kurzer Zeit verfolgen kann, wo man die Einstellungen von Entscheidungsträgern, wo man die Veränderungen im Hinblick auf Standards, Energieeffizienzstandards bei jeder Reise alle halbe Jahr oder so verfolgen kann. Und wir haben schon das ein oder andere Mal die Dinge, die wir in China entwickelt haben oder die Einsichten, die wir dort mitbringen, hier in vergleichbaren Forschungsprojekten im Blick auf Energieeffizienz oder CO2-Minderung auch anwenden können. Und insofern ist das jetzt nicht nur ein Know-how-Transfer nach China, sondern ist es im Grunde auch ein Rückfluss von Erfahrungen, die sich wieder zurück nach Deutschland vor Ort einsetzen lassen. Ja. Also ich finde auch, wenn man irgendwo auf der Welt in großen Städten unterwegs ist, dann ist es ja schon so, dass man da die Globalisierung deutlich spürt. Also auf dem Land, da merkt man eben die Unterschiede zwischen, weiß ich nicht, Asien und Europa noch viel deutlicher, als wenn man in einer großen Stadt ist. Und von daher kann ich mir das auch gut vorstellen, dass die Sachen übertragbar sind. Ja, also das ist, kann man in die deutschen Maßstäbe sehr gut übertragen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Wir haben bisher immer nur über die Probleme von den großen Städten geredet. Mhm. Wir haben sozusagen von den Problemen ausgehend mögliche Lösungsansätze versucht zu finden. Könnt ihr jetzt auch mal die Gegenseite sagen, was sind die Vorteile, was sind die Potenziale von großen Städten, Megastädten? Ja. Also ich würde sehr wohl sagen, dass dieses Zusammenleben leben, auch wenn es da sicher bekannterweise soziale Verwerfungen gibt. Aber dass dieses eine Lebensform und Wohnform, Arbeitsform ist, die erst die Errungenschaften der Kultur hervorbringen konnte. Auf dem Lande wäre das nicht passiert. Städte als eigentlich die größten von Menschen gebauten Gebilde, die auch die komplexesten Gebilde, die jemals entstanden sind im Lauf der Entwicklung, die sind kulturelle Entwicklungsbereiche, wo einfach neue Dinge entstanden sind, in allen Bereichen der Kultur, aus denen einfach auch die Entwicklung der Menschheit sich begeben hat. Und das bezieht sich jetzt auf kreative Dinge in Wirtschaft, in Technologie, in sozialen Bereichen, so dass man sagen muss, wenn man die Stadt nicht hätte, dann müsste man sie erfinden, weil sie einfach sowas hervorbringt, was man in einer ruralen Gesellschaft nicht zustande bringt. Ja. Und insofern, bei allen Problemen, die wir hier kleinen, großen, riesigen Städten immer natürlich vorhalten, ist es gegenüber immer das Wunderbare, dass eine Stadt einfach diese Spannungsverhältnisse entstehen lässt, aus denen dann kreativ andere Dinge entstehen, von denen wir leben. Und viele Leute leben ja auch gerne in Städten, das muss man auch sagen. Ja, genau. Natürlich gibt es unterschiedliche Lebenshaltungen und Wohnmentalitäten, in denen man sagt, nee, ich möchte lieber auf dem Lande leben. Aber also es gibt genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr Menschen, die sagen, also ich möchte in der Stadt leben, weil ich wirklich nebenan das Theater habe oder auf dem öffentlichen Raum so unterschiedliche Menschen sehe, die das Leben bereichern und die auch einfach eine Vielfalt ergeben. Gibt es denn da irgendwelche Prognosen? Also Sie haben schon gesagt, es werden noch mal einige 100 Millionen Menschen in die Städte dazukommen. Ist das denn so, dass sich das auch aus der Historie gesehen immer so weiterentwickeln wird? Oder gab es auch schon mal Phasen in der Geschichte, wo große Städte wieder kleiner geworden sind? Ne, das können Sie ja, wenn Sie zurückgehen nach Rom. Rom hatte mal zu bestimmten Zeiten der römischen Kaiser 1 Million Einwohnern und dieses Rom ist dann in Richtung Mittelalter irgendwie ziemlich versackt und da waren dann nur noch vielleicht 100.000 Einwohner. Ja. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber es gibt Städte, die wachsen und wieder schrumpfen in der Geschichte und dieses Wachsen und Schrumpfen, das können wir hier im Ruhrgebiet gegenwärtig sehen. Die Stadt, die für viel mehr Millionen ausgewiesen war und die, wo alle Städte von Wachstum ausgegangen sind, das in den letzten Jahren doch 10, 15, 20% teilweise verloren haben. Insofern ist das, Sie sagten vorhin, eine Stadt ist nie fertig gebaut. Genau das ist das Thema. Eine Stadt ist nicht wie ein Haus, was einfach fertig gebaut wird und dann steht es da. Eine Stadt ist eigentlich in ständiger Bewegung, wie ein lebendiger Organismus im baulichen Sinne und natürlich auch im gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Sinne. Mhm. Insofern ist Wachstum und Schrumpfung eigentlich nicht etwas Außergewöhnliches, sondern dass wir sind nur so unglaublich verwöhnt, dass wir in den letzten Jahrhunderten immer nur wachsende Städte hatten, dass wir jetzt hier in Deutschland oder in Europa in vielen Bereichen verwundert sind, wie wir mit der Schrumpfung umgehen. In China wird die Stadt noch sehr stark wachsen. Dafür haben wir dort schrumpfende Dörfer. Diese schrumpfenden Dörfer und vielleicht nochmal einen Sprung nach China, diese schrumpfenden Dörfer, das weiß die Regierung sehr genau in China, die kann man nicht von heute auf morgen aufhalten, aber in China gibt es sehr wohl Programme, um die Bevölkerung im ländlichen Raum zu halten, in den kleineren Orten, in den Städten, kleineren Städten, weil sie wissen, ohne den ländlichen Raum funktioniert die Stadt nicht. Das heißt, sie wollen schon versuchen, im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte diesen Zustrom etwas abzubremsen. Sie wissen einerseits, wer sie brauchen für die Industrialisierung, für die neue Gesellschaft, die Bewohner in der Stadt, aber sie brauchen auch die Bevölkerung auf dem Lande und deshalb werden da verschiedene Programme gefahren, um das etwas abzubremsen, etwas abzufedern. Mhm. Und bei dem Thema Schrumpfung, also auch in Deutschland, das ist ja dann, da könnten wir vermutlich eine weitere Episode drüber machen, das ist ja vermutlich auch sehr interessant für die Stadtplanung. Mhm. Das ist sehr wohl ein Thema, weil ich denke, dass man muss einfach umgekehrt daran gehen. Man kann nicht immer sagen, dann wird sich hier was entstehen und dann wird da was entstehen, sondern man muss kontrolliert sich zurückziehen, denn es ist in manchen Stellen ja auch ein Vorteil, dass eine Stadt schrumpft und hier oder da etwas wegfällt. Also wir haben hier ein Projekt in Essen, was sich mit der Anpassung der Stadt an den Klimawandel befasst. Und dort kann man sagen, dass die brachgefallene Fläche möglicherweise dafür sorgen, dass das Klima in diesem Ballungsraum in Zukunft, wenn hier eine 2 Grad wärmere Durchschnittstemperatur ist, erträglicher wird oder noch erträglicher bleibt auch. Okay, ich bin eigentlich mit meinen Fragen soweit durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wollen Sie noch was hinzufügen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mir war nur wichtig, dieser positive Wink, dass Stadt nicht nur ein Problem und ein Babel oder Babylon ist, sondern dass Stadt auch ein Stück Glück ist, wo die Menschen glücklich sein können. Und dazu gehört natürlich auch, dass nicht nur von oben immer alles top-down geregelt wird, sondern dazu gehört auch dieser Aspekt des Bottom-up, nämlich die Bewohner an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen. In China scheint das jetzt etwas aus europäischer Sicht etwas abwegig, aber selbst da funktioniert das und wir haben verschiedene Hinweise darauf, dass in China das sehr wohl gern gesehen wird, dass man Partizipation oder Emanzipation dieser Bürger schrittweise in bestimmten Bereichen auch antreibt oder dass man die Bürger dazu bringt, mehr mitzureden. Ja, wie lange läuft das Projekt noch? Wir haben jetzt seit 2005 an dem Projekt gearbeitet, hatten zwischendurch das war eine Vorphase, dann hatten wir jetzt eine Hauptphase. Wir sind gerade in dem Übergang und in der Genehmigungsphase von einer weiteren Phase. Das heißt, wir hatten jetzt 2,5 Jahre gearbeitet und jetzt kann es nochmal 2,5 Jahre gehen, wenn die Gutachter und das Ministerium das für gut heißen. Okay, also da werden wir den Link auch auf jeden Fall in unsere Shownotes tun, dann können sich die Leute da weiter informieren. Gut, ja. Alles klar, dann danke für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Damit ist unsere Episode zum Thema Megacities zu Ende. Vielleicht ist ja der eine oder andere von euch demnächst mal in einer von diesen großen Städten unterwegs und nimmt ein paar Dinge anders wahr als vorher, könnte ich mir vorstellen. Einen ganz herzlichen Dank nochmal an Professor Schmidt für die interessanten Informationen und euch wie immer danke fürs Runterladen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. The day on the run. Oh, and I can feel that wind behind me every mile I roll. Oh, I can feel you there. Yeah, yeah, yeah. Now picture a perfect backs, pouring drinks in our face. We'll be feeling the way, feeling the way, feeling the way, feeling the way. Buy you up the colored glass. Somebody go ahead and put your foot on the gas. We can call it a day, call it a day, call it out. Another day on the road. Oh, and I can feel that wind behind me every mile. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.